Selbst mit Farben kann man jemanden erschlagen. Mit Schwarz, blind und rot vor Wut, bis alle Wände weiß erscheinen. Die letzte Hoffnung bleibt ein Flecken Blau.